Ganz genau, einen wunderschönen guten Abend, Sektor. Hallo an alle da draußen. Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. Wie jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuellstem Club Sound. Und das auch heute so mit mir, Mogwai, in der ersten Stunde von 22 Uhr bis 23 Uhr mit den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's weiter mit Chris Lake aus LA. Der spielt von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 habe ich dann nachher noch für euch Nora and Pure aus unserem 1 Live DJ Session Resident Team. So viel zum Ablauf. Bei mir geht's hier direkt los mit der ersten Platte. Die kommt von Jai und Julia Termos und ihr heißt Desire und kommt heraus auf Oliver Heldens Label OH2 Records. Und damit wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Make up your mind somehow. Yeah. I'm giving you 5 minutes, 5 minutes to make up your mind somehow. I'm giving you 5 minutes, 5 minutes to make up your mind somehow. I'm not afraid to DJ Session mit Mogwai. Hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session, das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Zark, das ist ein Newcomer aus Brasilien und seine neue Platte heißt Move It und die kommt heraus auf Fischers Label Catch and Release. Und wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute Abend interessiert, dann geht doch einfach mal in unsere 1 Live App, hört euch dort gerne die DJ Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 Live DJ Session. Hier geht es weiter mit Riordan und A Plus und ihrem Track Party Out. Der kommt jetzt. I'll be the last one. Left me the bad and the flat cap. And watch me sunny try to take bitch. Can't manage to get nothing. Check out how me and son roll up on the dance floor and have fun. While my block from the block, brush your spot. It's undeniable, you know my joint knocks like Roy Jones. Ripping microphones to the point throw. Pull up your door, set it up, get your spot blown. Ladies and apps, you know I like your snap. I want your cooperation right now. Fella, don't dance, cause they don't know how. All the ladies in the house say ah. Get to the promise on the love, if you're getting that dough. And every once in a while, you take a sip of the mug. Say ho. Like a shot of glass on the block or something. To keep it up, nobody leave it to the wrong. Cause what is wrong, we gon' be into the break of dawn. So yes, yes, y'all, yes, this y'all play it for. If you a true player, get the money's off the wall is for. My next day is hard to call. So what the hell you come in here for? What's up the line? I'ma take you high, the blood box, park side. I'll be the loudest on the flight, who's the next flight? Let's get back, the last people shine when they rhyme. Every time, but the rest is back. Nobody's feeling, no shots, feeling. Party line, my whole crew is out, feeling. Every time you sit in the house, A-plus, no doubt, good podcast. No time to think of consequences. Session mit Mogwai. Die 1Live-DJ-Session läuft bei euch und das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, ist hier neue Max Style und die heißt You and Me. Und hier spiele ich den Vintage Culture Club Mix. Ja, wenn ihr diese oder auch andere DJ-Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1Live-App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung. Und die könnt ihr natürlich abonnieren und egal wo euch offline anhören. Hier geht es weiter mit dem nächsten Track. Der kommt von Martin Eiking und Bo Anderson und der heißt Stars. Session mit Mogwai. Mogwai. Aus 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session aus gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuellster Clubmusik. Und was ich hier gerade spiele, ist eine neue Platte von mir, die heißt Deep und kommt heraus auf Steve Aokis Label Dimmack. Und danach geht es weiter mit Major Lazer und DJ Snake und ihrem Overhit Lean On featuring Mo. Jetzt hier allerdings im neuen Robin Schulz Extended Remix. We'll be right back. 1 Live DJ Session mit Mogwai. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Hey, ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. DJ Session mit Mogwai. Ihr hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session, das immer noch mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit Chris Lake aus LA und danach habe ich für euch noch nachher von 0 bis 1 Uhr Nora and Pure aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Also bleibt dran, es geht hier wie immer schwer nach vorne. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck. Live. DJ Session mit Mogwai. Just one more tear to cry. One teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. Enter to a door. Remember 24. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I wasn't it. I wave goodbye to the end of beginning. This song has started now, and you're just finding out. Sacrifice, but clueless at the time. Enter Caroline. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago,